Brauchen wir kein Intro, oder? Leg mal einfach los. Nein. Leg mal einfach los. Doch. Hallo, wir sind's. Nein, er tut's schon wieder. Erstens, ich bin Ehrenbürger. Das finde ich sehr lustig, weil das hatten wir in der letzten Folge auch schon im ersten Hinweis. Ich bin Ehrenbürger von Los Angeles, Las Vegas, Benneckenstein und Klein-Luckow. Der Ehrenbürger. Klein-Luckow. Das klingt ja putzig. Wo das ist. Ist das Deutschland? Das könnte alles sein. Ja. Ich habe keine Ahnung. Im Jahr 2004 gab Österreich zu meinem 99. Geburtstag eine Briefmarke heraus. Die Briefmarke, die mir Deutschland zu meinem 100. Geburtstag schenkte, erlebte ich nicht mehr. Ich verstarb 2005 an einer Erkältung. Ist es Juppi Hestas? Nein. Aber immer wenn es um alte Leute geht, muss man diese Frage stellen. Das ist der Running Gag. Klar. 100? Klar. Das ist natürlich schon echt. Nee, 99. Ja, oder er wurde 100 und ist Geburtstag dann in dem Jahr noch gestorben. Er hat zum 100. Geburtstag eine bekommen, aber die hat er nicht mehr erlebt. Das ist ja ein bisschen böse. Das ist ja immer dieses Beknackte sozusagen, ist also sozusagen, du kommst auf die Welt und bist null. Das ist ja eigentlich dein erster, also im 100. ist der Tag Jahr deiner war Geburt. Ja, aber wenn du ein Jahr alt wirst, feierst du deinen ersten Geburtstag. Ja. Deswegen haben wir auch mit Folge 9 Jubiläum gefeiert. Ja. Ja. Mega awkward. Nein, ich habe trotzdem keine Ahnung. Ich finde es eigentlich traurig, an einer Erkältung zu sterben. Naja, gut, mit 99. Ja, kann schon mal sein. Mit 66 Jahren erhielt Fängt ich das Leben an? Das auch. Erhielt Oder ich hat das man Spaß daran? Oder ist doch lange nicht Schluss? Mit Sahne. Mit 66 Jahren erhielt ich das große Bundesverdienstkreuz. Außerdem bin ich Träger der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille, der höchstmöglichen Feuerwehrauszeichnung für Zivilpersonen. Naja, also jetzt muss ich aus Prinzip schon sagen, Udo Jürgens. Jetzt dachte ich, du sagst Kurt Cobain. Ja. Nee, ist der Pyrotechniker von Rammstein oder so. Oh, geil, ey, was kann Feuer überhaupt? Geil. Man denkt, wunder was das für ein abgefuckter Typ ist. Und dabei ist das total der liebe Ober gewesen, der die ganze Bühnenshow aufgezogen hat. Habt ihr eine Ahnung? Nein. Oh, das ist gut, weil ich hatte schon Sorge, dass ihr es schon wisst. Quatsch. Dem Freibad in meiner Heimatstadt habe ich eine 70 Meter lange und eine 7 Meter hohe Wasserrutsche spendiert. Geil. Sehr schön. Einem meiner größten Rivalen habe ich mal finanziell aus der Patsche geholfen, nachdem er Probleme mit der Steuerfahndung bekommen hatte. Auch an seiner Beerdigung habe ich mich finanziell beteiligt. Boah, das ist aber fast schon. Jetzt kommen schon die guten Hinweise. Also die ersten vier waren so ein bisschen Genugtuung, oder? Vorspiel, aber da kann man jetzt schon was raushören. Walt Disney? Nein. Ich überlege gerade, warum hat man so richtig einen Feind? Entweder politisch oder weil man wirtschaftlich konkurriert. Oder um eine Frau. Ich glaube aber tatsächlich, ist es eines der ersten beiden. Okay, ich glaube, du brauchst den sechsten Hinweis auch noch für die richtige Spur. Von mir existieren mindestens zwei Bronzeplastiken. Eine davon hat mein Nachbar für mich gemacht. Die steht heute im Olympiapark in Berlin. Sportlich? Aha. Moment, welche Sportler wird... Naja, das muss ja nicht unbedingt sein, dass es ein Sportler ist. Stimmt natürlich. Wobei, ich sag mal, mit so viel Ehrenurkundungen und auch der... die Feuerwehr, das wird natürlich auf irgendeinen Sport hinweisen. Kriegst du der Drache? Nein. Ich gebe euch mal den siebten Hinweis, dann lasse ich euch weiter sinnieren. Nach Ende meiner einzigartigen Sportkarriere betrieb ich in der Nähe von Hamburg einen Generalvertrieb für Coca-Cola-Produkte. Oh Mann, jetzt fühle ich mich total persönlich. Das ist jetzt wirklich ein persönlicher Affront. Ein Sportler und ich komme nicht drauf. Nee, der kommt noch, der persönliche Affront kommt noch, wenn es bei Nummer 9 nicht weißt. Okay. Das Schöne ist, dass ich von... Oh, ich werde so kotzen, echt. Ich hatte vom Sportler einfach null Ahnung. Ich schiebe euch mal Nummer 8 noch schnell rein. Ich habe noch mehr Ahnung von Bier als von Sportlern. Ich gelte als einer der populärsten Sportler Deutschlands. Boah, wen gibt's denn so? Michael Schumacher, Boris Becker, Senna, Henry Maske, dann... Senna? Max Schmeling. Senna ist Quatsch. Oh, du hast Glück. Du rettest deine Haut, Dominik. Ja. Wer? Ich hab's gelöst. Max Schmeling. Schon mal gehört den Namen, aber Boxer. Welcher Sport? Boxer? Deutscher Boxer. Okay. Till Schweiger hat mich in einem Film von 2002 mal gespielt. Da hättest du es wissen müssen, sonst wäre ich echt enttäuscht von dir gewesen. Übrigens, passend direkt dazu, wenn wir schon mit mehr Boxer unterwegs sind, Nürnberger Kultklassiker Macho Man. Oh, der kriegt hat nächste Nachfolge Woche Premiere. Und kommt demnächst ins Kino. Sehr schön, ja. Ist wahrscheinlich schon draußen, wenn wir mit dem Podcast hier rauskommen. Ach, ja. Mist. Jetzt bin ich in einem Zeitparadoxon gefangen. Tatsächlich. Drrr. Da war ich bestimmt schon im Kino. Da waren wir gemeinsam im Kino. Der war fantastisch. Das Lustige finde ich wirklich, ich war neulich ja bei dem großen Kinokomplex in Nürnberg und da ist ein riesen Poster dafür, aber drunter steht einfach, wo bei allen anderen steht, ja, es ist Filmverleih so und so und hier Warner Brother steht halt präsentiert durch Dachdeckerei so und so. Das ist ein Riesenplakat. Super. Ich habe noch einen Hinweis. Braucht ihr den noch? Na, hau ihn raus. Ich bin der einzige deutsche Boxer in der International Boxing Hall of Fame. Das fand ich bemerkenswert, weil es gab ja dann doch auch irgendwie zumindest mal noch Henry Maske und Axel Schulz und so. Ja. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber dass Max Schmeling der wirklich der einzige ist, der da drin ist. Was hat ihn denn so ausgezeichnet? Der war halt, keine Ahnung, es war halt damals der große Sportler so in Deutschland. Ja, aber auch interessant, dass der wirklich so alt wurde, weil sonst haben ja oft... Gerade so ein Boxer, da denkt man ja so. Nee, aber da kriegst du ja ganz schön auf den Kopf und so, das ist ja, dass auch gerade Sportler, insbesondere im American Football, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, haben ja tatsächlich starke Probleme nach ihrer Profikarriere, dass die einfach schlicht und ergreifend Hirnschäden haben durch das Gerumpel auf dem Kopf, dann frühzeitig Parkinson und Alzheimer und ähnliches. Aber ich glaube, der hat in seiner Schwergewichtsprofikarriere, ich glaube, nur 2 Kämpfe verloren oder so. Von der hat nicht so viel Körper abgekriegt, der war ziemlich dominant damals. Der hat ziemlich geruled. Ja gut, dann muss er aber aufgehört haben, als er nicht mehr gewinnen konnte. Was den, glaube ich, auszeichnet, ist, dass er einfach ein cooler Typ war. So. Der war sehr großzügig, der hat nicht nur sein Freibad irgendwas spendiert, sondern war sonst auch ziemlich aufopfernd unterwegs. Hat seinem Rivalen, also die haben sich im Ring gekloppt und hatten dann aber ein richtig freundschaftliches Verhältnis so außerhalb. So. Das finde ich erstaunlich. Ja, ja. Und was ich mit gefährlichem Halbwissen habe, ist, dass er auch nicht den Nazis sich hat einspannen lassen und auch wirklich halt zu schwarzen Gegnern gut war. Was damals keine Selbstverständlichkeit war. Also ja, was das kann ich auch sein. Aber dass er auch wirklich kein Rassist war, so wie es eigentlich gang und gäbe gewesen wäre zu der Zeit, wo er quasi geboxt hat. Also, wann war denn seine aktive Boxerkarriere? Na gut, er ist 1903 oder was? 1905 in den 30er Jahren geboren, glaube ich. Dann war der halt so in den, so 30 bis Anfang 50er. Ich jetzt mal sagen, ja. Okay. Hast du den Film gesehen, tatsächlich? Nein. Ich kenne ihn auch nicht. Aber ich habe Til Schweiger mal interviewt. Zu Deswegen Far Cry. Weiß ich, Till schreibt man mit 2 L. Ja. Ja. Ich, genauso wie ich Philipp mit 2 P auch niemals vergessen werde, weil dann ich das immer falsch geschrieben habe. Schau mal nicht auf meinen Zettel hier. Ja. So, dann würde ich sagen, till next time, Till Schweiger. Danke. Ciao, ciao. Na dann, barfuß mit Honig im Kopf und so und ciao. Barfuß mit Honig im Kopf? Alle Schweiger-Filme. Barfuß? Ja, Honig im Kopf. Schon klar. Sind alles Schweigefilme. Mir schon klar. Break up that Aufnahme.